versteht, wie dein Ton verwundernd geht, hier dabei aus ich verloren. Hier dabei aus ich verloren. Die Kunst versteht, aber wer die Kunst versteht,